Der Sommer ist vergangen und ich hab meine Gitarre verkauft für ein Fahrkarten zurück zu dir. Aber die hätte ich nicht braucht. Aber die hätte ich nicht braucht. Und der Herbst ist kommen und mein Bett ist leer. Und was einmal verkauft ist, des findst nimmer mehr. Und der kalte Winter ist eine lange Zeit, und der Weg ist finster. Aber nimmer weit, ja weit, aber nimmer weit.